1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer, dienstags eine Freithemennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, der heißt Ulf und der ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Ulf. Guten Morgen, Domian. Um was geht's, Ulf? Es geht um gestern Abend hauptsächlich. Und zwar, um es einfach mal so auszudrücken, ich hatte gestern Abend eigentlich nur den Wunsch zu sterben. Warum? Also es ist so, dass ich seit etwas mehr als 2 Monaten von meiner Ex-Freundin getrennt bin. Sie hat die Beziehung beendet. Nach wie langer Zeit? So lange waren wir gar nicht zusammen. Wir waren ein knappes halbes Jahr zusammen. Ja. Mhm. Aber es war eine sehr intensive Zeit gewesen. Mhm. Und auch eine sehr schöne Zeit. Und sie hat die Beziehung beendet. Und ich kam darüber die ganze Zeit nicht hinweg. Mhm. Und dann gestern Abend hat mich dann mein bester Freund angerufen und gesagt, dass er mir etwas erzählen möchte. Dann kam er auch noch vorbei und hat mir halt erzählt, dass er am Wochenende mit ihr geschlafen hat. Die haben sich in der Diskothek getroffen. Mhm. Und das ist dann so geendet, dass die beiden im Bett gelandet sind. Und er wusste um meine Gefühle, er wusste, wie es um mich steht mit ihr. Mhm. Und hat in dem Moment einfach nicht darüber nachgedacht und seine eigenen Triebe gefolgt. Und mit dem bin ich gar nicht zurechtgekommen. Ich war so enttäuscht von ihm. Aber ich sag's gleich so jetzt sofort spontan. Er hat es dir gesagt und spontan gesagt. Ja, das rechne ich immer hoch an. Ja, finde ich auch. Also er hat auch gleich gesagt, dass er auf jeden Fall möchte, dass ich es als erstes von ihm erfahre. Finde ich super. Finde ich auch. Er ist auch nicht in sie verliebt. Ja, das wird sich zeigen. Also er hat mir gesagt, dass er sie halt sehr mag. Die kannten sich vorher durch dich auch schon. Ja, also die beiden haben sich durch mich kennengelernt. Und eigentlich nie was privat zusammen gemacht. Letzte Woche Samstag, haben sie auch zufällig nur eine Disco getroffen. Und haben sich wohl ganz lange unterhalten. Mhm. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass er bei ihr geschlafen hat. Das hat dein Freund ja gestern gesagt. Das hat mein Freund mir gestern so gesagt. Und das hat dich fast an den Rand getrieben, der Verzweiflung. Ja, also erst konnte ich es gar nicht fassen. Ich habe mir das nur, ich glaube, einfach nur versteinert angeguckt. Und dann kam das einfach aus mir raus. So, wir haben uns in meinem Zimmer unterhalten, bin dann nur geflüchtet raus, bin rausgelaufen, habe mich eingeschlossen im anderen Raum. Und dann kam er hinterher und hat noch an die Tür geklopft. Ja. Und gesagt, dass er mit mir reden möchte, dass wir eine Lösung finden sollen. Ja. Aber ich war überhaupt nicht stressbereit. Ist er dann gegangen? Ja, also am Ende habe ich ihn erstmal doch reingelassen. Mhm. Und er hatte mir das auch erklärt, dass ich ihm schon sehr viel wert bin als Freund und dass ihm das sehr wichtig ist, dass ich das weiß. Mhm. Aber ich auch akzeptieren soll, dass die beiden oder dass zwischen den beiden eventuell was wird. Und das war für mich gestern einfach zu viel Infos auf einmal. Und zu viel Stress. Und dann habe ich ihn rausgeschmissen, ja. Hast du ihn lautstark rausgeschmissen oder hast du einfach gesagt, geh bitte? Wir haben nur gesagt, lass mich bitte wenigstens in meinen eigenen 4 Wänden in Ruhe. Mhm. Und er wollte mich halt nicht locker lassen. Und ja, irgendwann, ich glaube, verzweifelt laut habe ich ihm das dann gesagt. Ja. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, ich gehe jetzt. Und dann ist er auch gegangen. Und der erste Weg von ihm war auch dann gleich zu meiner Ex-Freundin. Woher weißt du das? Weil ich sie angerufen habe direkt danach. Hm. Und während unseres Telefonats hat sie einen Anruf von ihm bekommen, dass sie auf dem Weg zu ihr ist, um mit ihr darüber zu reden. Hm. Naja. Hast du sonst irgendwas noch erfahren, gestern oder heute? Ja, also gestern sagte er halt eigentlich nur, was mich auch eigentlich beruhigt hatte, war, dass es für ihn auch ein absolutes Tabu ist von seinem besten Freund, sich die Frau auszuspannen, sag ich jetzt mal, wo er noch genau weiß, dass ich Gefühle für sie habe. Ja, aber er hat sie, die er ja nicht ausgespannt. Nee, er hat, nein, das nicht, aber ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich die beiden irgendwann zusammen sehe. Ja, ja, ich verstehe. Aber ist es gestern Abend dann nicht nochmal ein Telefonat geführt worden zwischen dir und ihm oder zwischen ihr und dir, das nicht? Also zwischen mir und ihr ja schon, als ich ihn rausgeschmissen habe, habe ich sie ja. Okay, ja cool, aber danach dann nicht nochmal? Ja, danach habe ich so Kontrollanrufe gemacht. So. Also ich bin dann nochmal angerufen um 12:30 ungefähr. Ich habe auch gestern Abend noch Besuch von der Polizei bekommen, deswegen. Du hast gerade am Anfang unser Gespräch ja ganz dramatisch begonnen. Höre ich daraus, dass du kurz davor warst, dir das Leben zu nehmen? Ja, also ich hatte den Wunsch dafür. Mhm. Also die Polizei war dann da, weil du denen die Hölle heiß gemacht hast, telefonisch oder warum? Nee, ich habe das ich habe jemanden, einer Freundin habe ich im Internet erzählt, dass ich das am liebsten, also dass ich am liebsten tot wäre. Ach so, und dann kamen die natürlich, das müssen die, wenn die informiert werden, um dir zu helfen. Dann hat sie eigentlich genau das Richtige getan und hat die Polizei angerufen. Bist du denn noch irgendwo in eine Klinik gekommen, oder? Nee, sie hatten erst vor, mich in das Landeskrankenhaus zu bringen. Ja. Aber mit etwas Überzeugungsarbeit, weil ich selber auch in einem sozialen Beruf arbeite. Was machst du? Also ich lerne derzeit halt Jugendpfleger, arbeite aber derzeit schon im Rahmen eines Praktikums in einer Einrichtung für psychisch Erkrankte. Ach so, ah ja. Und das wäre mein Ausbildungstod gewesen. Ja, das glaube ich. Und dann, damit konnte ich dann überreden. Und meine Mutter hat dann die Obhut über mich übernommen quasi. Wie geht's denn heute? Total beschissen. Also ich lerne damit umzugehen so. Hast du heute nochmal was von den beiden gehört? Ja, also von ihm habe ich, also ich habe mich mit ihm heute ab und zu über SMS unterhalten. Gibt's was Neues? Ja, er wird eigentlich immer plumper. Also von SMS zu SMS, er wird auch beleidigender und sagt, nur weil du dein Leben nicht in deine Wagen kriegst, muss ich nicht zurückstecken. Ach so, also der Ton wird härter. Es fing sehr nett an gestern. Ja. Jetzt wird es härter. Das wird er. Auf jeden Fall härter. Mensch, Ulf. Und es war dann einfach mein bester Freund über Jahre. Wir waren Bandkollegen zusammen. Er war meine Stütze, mein größter Kritiker. So, er war für mich unerreichbar und unzertrennlich. Verstehe. Jetzt kann es passieren, dass du dann deinen Freund verlierst und das Mädel hast du eh verloren schon. Genau. Mit der warst du nur ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Und das Ganze liegt 2 Monate zurück, dass sie sich von dir getrennt hat. Warum hat sie sich von dir getrennt? Zu der Zeit war das Problem, dass ich, ich mache eine Ausbildung, wo ich die Geld kostet und nicht verdiene. Mhm. Und deshalb wollte ich einen Wochenendjob haben, hatte aber zu dem Zeitpunkt keinen. Und sie hatte dann das Gefühl, dass ich sie mich finanziell mit unterstützen muss. Wo ich aber immer gesagt habe, das muss nicht. Mhm. Und ich mache meine Einkäufe selber. Aber sie hat sich halt unter Druck gesetzt gefühlt damit. Sie konnte mit mir nicht am Wochenende weggehen, weil ich kein Geld hatte. Ach. Und sie hat mir dann die Forderung gestellt, verständlicherweise, dass ich mir eine Arbeit suche neben meiner Ausbildung. Die habe ich jetzt auch. Mhm. Die habe ich ja sofort dann gesucht, auch gefunden. Und in der Zeit, wo dann alles besser wurde, wo ich die Jobzusage bekommen habe. Alles klar, danke. Hallo? Also ja, in der Zeit, wo ich dann Geld verdient habe. Was war das denn gerade? Ich weiß nicht. Komisch, das wäre irgendwie eine andere Leitung drin gewesen. Ja. Okay. Dann habe ich auch einen Beruf gefunden und wollte damit zeigen, dass ich mich ändern möchte. Mhm. Und genau in der Zeit, wo alles besser wird, hat es dann einfach grundlos, auch wirklich grundlos, die Beziehung beendet und gesagt, dass... Da kannst du wirklich die Frau vergessen. Auch ja, aber das Problem ist, dass wir dann direkt kurz danach, irgendwann nach ein paar Wochen, wo ich langsam angefangen habe, das ein bisschen zu verdauen und zu verkraften, dass wir dann doch wieder Sachen schrieben mit irgendwie, ach, du fehlst mir und ich wäre jetzt gern bei dir und ich habe grundlos Schluss gemacht. Und dann einen Tag später kam aber wieder, dass ich sie anwider und dass ich hier so scheißegal bin. Das, also völlig konfus. Ja, vergiss sie. Wenn die sich so scheiße dir gegenüber verhalten hat und dann auch mit deinem besten Freund in die Kiste geht, ist die aber auch nicht eine Träne mehr wert. Das ist nur Theorie leicht zu sagen. Ja, das musst du dir aber theoretisch immer wieder einbläuen, um dass du ein wenig Gewalt über dein Herz kriegst. Ich finde viel dramatischer, dass die Geschichte mit deinem Freund jetzt ja, und sehr belastet. Ja, das finde ich viel dramatischer. Also du warst mit der, ich sag's jetzt wirklich mal, nur ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Ich weiß, wenn man richtig verliebt ist, ist ein halbes Jahr auch schon lang. Ist mir völlig klar. Aber diese Verhaltensweise, die du mir jetzt gerade geschildert hast von ihr, die soll dir verdammt nochmal helfen, zumindest ein bisschen auf Distanz zu dieser Frau zu kommen. Die hat dich sehr, sehr schlecht behandelt. Mhm. So. Was mit deinem Freund jetzt ist, da würde ich mich an deiner Stelle komplett erstmal zurückziehen und mal einfach abwarten. Mhm. Denn du kannst ja durch SMS und durch Gespräche, was willst du jetzt noch reden? Die Sache wird ihren Lauf nehmen. Wenn der wirklich in die verliebt ist, dann ist der genauso von Sinnen, wie du von Sinnen warst. Ja. Weißt du? Und vielleicht sitzt ihr beiden Jungs in dem Jahr zusammen und haut euch vor den Kopf und sagt, mein Gott, wie konnten wir nur? Vielleicht. Mhm. Da würde ich jetzt erstmal gar nichts machen und auch mal die Initiative bei ihm liegen lassen. Diese Frau ist es nicht wert, dass du dir das Leben nimmst. Und die Chancen, für dass diese Freundschaft vielleicht doch irgendwie sich wieder einrenkt, die sind noch da, glaube ich. Die sind noch da. Aber selbst wenn diese Freundschaft vielleicht kaputt geht, ich weiß es nicht, vielleicht aber auch nicht, aber selbst wenn es so wäre, darf man sein eigenes Leben nicht wegschmeißen deshalb. Dafür ist es zu wertvoll. Auch wenn man im Moment... Ich glaube, dass wir mir auch einfach zu viele Ziele gesetzt. Also ich möchte gerade im Musikbereich so viel erreichen und ich höre so viel Positives. Aber es wird so ein komisches Gefühl auch dann... eine Bandprobe jetzt ohne ihn zu machen, weil er nun mal auch der Initiator des Ganzen war und der absolute... Ja, das sind Umbruchszeiten. Ultimo. Ist mir klar. Das ist schon hart. Aber das klingt jetzt blöd, aber da kann ich dir nur sagen, da musst du jetzt durch. Und das schaffst du auch. Das war gestern vielleicht so ein Warnschuss für dich, dass die Polizei dann kam und... Ich verstehe das, dass man im Affekt vielleicht dann mal denkt, ich kann nicht mehr, ich mache jetzt irgendwas, aber... Man muss sich da schon zurückpfeifen. Das ist die Sache nicht wert. Du bist ein junger Kerl von 23, hast einen tollen Beruf vor dir und es werden auch wieder hellere Zeiten kommen, auch wenn man das im Moment nicht so denkt. Aber es kommt so. Mhm. Ich weiß es. Es wird so sein. Pass mal auf, Ulf. Wenn du jetzt nochmal gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin führen möchtest, wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Nee, wäre nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Da könnt ihr dann mal in Ruhe ein bisschen reden und vielleicht kann sie dir noch ein paar handfeste Tipps geben. Versucht die Frau aus dem Gehirn zu drängen und zieh dich erstmal von dem Freund zurück. Mal sehen, was geschieht in den nächsten Wochen. Okay. Von seiner Seite aus. Wünsche ich dir viel Kraft. Alles Gute, Ulf. Danke, vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Du legst auf und Sabine ruft dich gleich an. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht es weiter mit... Ich verstehe meine Regie leider nicht. Mit wem geht's weiter? Mit Mammut. Ja. Mammut, 31. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja. Hallo, wie geht's dir? Gerade ein kleines technisches Problem. Danke, ich kann nicht klagen. Und selbst? Ja, mir geht's sehr, sehr schlecht, weil ich habe gestern eine sehr schlechte Geschichte erlebt. Erzähl. Und ich möchte gerne, dass ich dir diese Geschichte erzähle. Ich möchte gerne, dass viele Deutsche auch diese Geschichte auch mitzuhören. Ja. Aber finge ich jetzt mit ganz kleiner Privatsache an. Ich bin Iraker. Ja. Und ich bin seit 7 Jahren in Deutschland. Ja. Und ich habe jetzt natürlich den deutschen Pass gekriegt. Ich habe auch Integrationskurs besucht. Mhm. Ich habe alle Möglichkeiten gemacht, damit ich auch in diesem Lande klarkomme. Mhm. Ich bin stolz, dass ich in Deutschland bin. Ich liebe Deutschland. Ganz ehrlich, ganz laut, ganz einfach. Mhm. Ich arbeite jetzt momentan als Taxifahrer. Ja. In Düsseldorf. Ja. Und ich bin Muslim. Und ich bin auch stolz, dass ich Muslim bin. Ja. Und das ist der erste. Und dann kommt jetzt die Geschichte. Ja. Gestern bin ich in Flughafen gewesen, in meiner Arbeit, wo die viele Taxi sind, in die Schonung. Mhm. Das ist so ungefähr 2 Kilometer entfernt für Taxihalteplatz, direkt an der Flughafen ist. Mhm. Und dort gibt es 4 100 Taxi, die stehen dort, die warten auf die Reihe, damit wir nach vorne fahren. 400 Taxi? Ja, mindestens. Ja, mindestens. Ja, ich habe es auch schon einige Mal gesehen, ja, ja. Mhm. Und dann habe ich viele Zeit natürlich. Ich bin raus von meinem Taxi gegangen. Mhm. Ich habe ein bisschen etwas gegessen. Mhm. Das war um 2 Uhr 20 Minuten. Nachmittags oder nachts? Nein, 22 Uhr 20 Minuten, das war Abend. Ja. Und dann habe ich auch mein Gebet gemacht, weil der normale Muslim muss auch 5-mal am Tag beten. Mhm. Dann habe ich eine Ecke gesucht, wo ich keinen Menschen störe. Da habe ich mein Gebet gemacht, das dauert nur 5 Minuten. Wo genau hast du die Ecke gesucht? Ja, das ist auch in die Schonung, dass viele Türke, viele Muslime auch sind. Und die, das ist ganz normale Sache, das ist in die Schonung, wo mein Taxi steht. Ja, Schonung, was ist Schonung? Schonung, das ist ein wie heißt das, Taxi-Arbeitwort. Schonung, das heißt der Platz, wo die Taxi steht. Ach so, das nennt man Schonung, habe ich nie gehört. Ja, okay. Ja. Ja, wo die alle Taxi warten müssen. Okay, und da in der Gegend, wo die Taxis warten, hast du den habe ich meine Gebet gemacht. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Direkt neben den Taxis oder 50, 100 Meter entfernt? 5 Meter. Fünf Meter vom Taxi entfernt. 5 Meter vom Taxi. Und direkt nach dieser 5 Meter gibt's 400 Taxis. Ja. Mit, okay. Natürlich mit Taxifahrer auch. Ja. Ja. Ja. Und dann nach dem Gebet habe ich hinter mir geguckt, da steht 2 Polizisten. Und die haben mir gesagt, hallo. Da habe ich gesagt, hallo. Direkt Ausweis. Da habe ich gesagt, warum sollte ich Ihnen meine Ausweis zeigen? Mhm. Das ist eine Kontrolle. Mhm. Habe ich gesagt, möchten Sie jetzt 400 Taxifahrer auch kontrollieren? Mhm. Die haben gesagt, nein. Mhm. Nur Sie. Dann habe ich gesagt, gib mir einen Grund. Warum möchten Sie mich kontrollieren? Mhm. Einfach so, sagte. Habe ich gesagt, ist nicht einfach so, weil ich Muslim bin. Weil ich mein Gebet gemacht habe. Mhm. Sie kontrollieren mich nach meiner Religion jetzt. Mhm. Das heißt, Religionkontrolle. Ja. Sie denken, dass alle Muslime Osama bin Laden ist. Sie denken, alle Muslime Terroristen sind. Wollen wir das ich nicht hoffen? Ich habe den Polizisten ganz laut, ganz deutlich gesagt. Wie haben die sich denn dann geäußert, die Polizisten? Der ein Mann und eine Frau, die haben mir gesagt, nö, wir haben mit ihrem Glauben nichts zu tun. Aber ich glaube das nicht. Warum haben die nur ich kontrolliert? Mhm. Die haben mich gewartet. Die haben extra gewartet mit ihrem Auto oder mit seinem Auto. Ja. Und wenn ich fertig bin, direkt, die haben nach meinem Ausweis gefragt. Ja. Und da steht auch viele Taxifahrer, die haben mich geguckt, die haben auch nachher gefragt, was ist los, was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ja. Ich habe meine Gebet gemacht. Du hast dann deinen Ausweis gezeigt? Ich habe meinen Ausweis gezeigt. Ja, und dann war gut, irgendwie. Ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich habe meinen Ausweis gezeigt, die haben gar nichts. Ich habe auch keinen Fehler hier in Deutschland. Nein, ich meine, danach war es dann gut, dann sind die weitergegangen. Ja, die Frau hatte irgendjemand angerufen, der hatte irgendwas kontrolliert, der hat mir gesagt, es ist alles in Ordnung, bitteschön. Mhm. Dann habe ich gesagt, ist nicht alles in Ordnung. Die haben mich beleidigt. Ja, die haben mich beleidigt. Von gestern bis heute kann ich nicht schlafen. Weißt du, Mahmud, ich kann deine Empörung verstehen. Ja. Ich kann deine Empörung verstehen. Aber ich glaube auch, das sage ich jetzt wirklich nicht, um jetzt einfach hier zu schlichten, es war nicht als Beleidigung gemeint. Vielleicht sind auch gerade die Sicherheitskräfte in den Flughäfen auch ein bisschen sehr angespannt und die haben auch alle Angst. Man kann es vielleicht so ein wenig erklären. Ich glaube nicht, dass es eine Beleidigung war, wirklich nicht. Also soweit ich so auch unsere Polizei einschätze, liegt denen nicht daran, einen Menschen muslimischen Glauben zu beleidigen. Wirklich nicht. Ja. Sie haben über das Ziel geschossen, da gebe ich dir recht. Nur jemand, der betet, muss nicht terrorverdächtig sein. Da hast du völlig recht. Aber es tut mir so leid, das habe ich so gedacht. Und seit gestern bis heute habe ich mehr als 40 Fahrgast gehabt. Mhm. Und ich erzähle jedem Fahrgast, was ich erlebt habe. Ich kann auch Englisch sprechen, ich kann Arabisch sprechen, ich kann auch Schwedisch sprechen und auch Persisch. Und erzähle ich jedem Fahrgast, ich werde jedem Fahrgast auch erzählen, einen Monat lang, was ich gestern erlebt habe. Ja. Das habe ich der Polizei gesagt, das finde ich Rassist, finde ich das schlimmer als Nazi-Zeit. Nein. Du darfst jetzt nicht übers Ziel hinausschießen. Du darfst es jetzt auch nicht machen. Den Vergleich dürfen wir nicht hinstellen. Das kann man wirklich nicht mit den schlimmen Zeiten vergleichen, die damals in Deutschland geherrscht haben. Ja. Also wie gesagt, ich kann deine Empörung verstehen. Aber vielleicht ist es wirklich zurückzuführen darauf, dass im Moment die Situation halt so angespannt ist. Ich will es nicht damit entschuldigen, aber ich will damit nur sagen, dass es sicherlich keine Beleidigung deines Glaubens war. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. dann werde ich Ihre Meinung oder deine Meinung jetzt festnehmen und dann werde ich diese Geschichte vielleicht... Ich will ja mal sagen, es leben in Deutschland so viele Muslime. Und ich kann dir auch sagen, dass der ganz, ganz, ganz große Teil der deutschen, nicht-muslimischen Glaubens euch genauso respektieren, wie umgekehrt ihr die Christen respektiert. So ist es doch. Ich respektiere alle Deutsche und deswegen bin ich in Deutschland. Ja. Und ich möchte gerne auch weiter in Deutschland leben. Ja, du bist ja jetzt auch in Deutschland, du hast ja einen Pass. Also insofern glaube ich, wie gesagt, Empörung verstanden, aber versucht sich vielleicht ein bisschen jetzt wieder zu beruhigen. Weil ich versuche es. Ja. Domian, ich habe mindestens gesagt, was war in meinem Herz oder was in meinem Herz gewesen ist. Völlig okay. Und ich finde jetzt mich ein bisschen besser. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und dass du nicht mehr so komische Sachen da erleben musst, sondern dass du deinen Glauben gut leben kannst und dass alle Menschen respektvoll mit deinem Glauben umgehen. Das wünsche ich dir wirklich sehr. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass auch viele oder nicht nur ein Domian in diesem Radio gibt. Ich hoffe oder ich wünsche auch, wird vielleicht noch ein Stock und die zweite und die dritte und die vierte, damit wir auch mit vielen Domianen sprechen können. Ja, genau. Ich danke dir vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Danke, danke. Tschüss. Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. So, Freunde, weiter geht's mit Norbert. Norbert ist 41. Guten Morgen, Norbert. Norbert. Ja, hallo, Domian. Ja, Norbert. Was ist dein Thema? Um was geht's? Mein Thema ist, dass ich mit meinem Leben nicht mehr so richtig gut klarkomme. Was ist denn los? Ja, also ich habe immer noch nicht den Tod, den Selbstmord von meiner Mutter verarbeitet. Wann war denn das? Das war jetzt 1991. Mhm. 91? Ja, das ist ziemlich lange her. Ja, bald 20 Aber, Jahre. Ich komme damit immer noch nicht klar. Wie hat deine Mutter sich umgebracht? Sie ist von der Brücke gesprungen. Von einer Eisenbahnbrücke. Auf eine Straße, oder? Auf Eisenbahngleise. Auf Eisenbahngleise. Von einer Eisenbahnbrücke auf Eisenbahngleise. Ja. Hm. Also von einer Autobrücke auf Eisenbahngleise. Okay. Ne? Okay. Ja. Und eigentlich sehr niedrig. Wenn du aber sagst, war auch sehr gewagt. Ja. Hätte sie auch überleben können. Weißt du, warum deine Mutter sich damals das Leben genommen hat? Also ich kann es mittlerweile ein bisschen rekonstruieren, weil sie einfach unzufrieden mit ihrem Leben war. Sie hat keinen Brief hinterlassen? Nein, sie hat nichts hinterlassen. Sie hat gar nichts hinterlassen. War sie mit deinem Vater zu der Zeit zusammen noch? Ja. Ja. Sie war mit meinem Vater noch zusammen, obwohl mein Vater auch schon wohl eine andere Beziehung hatte. Also das habe ich erst im Nachhinein herausbekommen. Also auch aus Kummer, vielleicht aus Liebeskummer ist es vielleicht auch... Nee, ich glaube nicht, dass es Liebeskummer war. Ich glaube, dass es wirklich, dass sie unzufrieden mit ihrem Leben war. Neigte denn deine Mutter auch zu depressiven Zeiten, also, Schüben? Ja, also erstens mal war sie schwere Alkoholikerin. Das war auch der Grund, warum ich mich ziemlich schnell aus dem Elternhaus dann verabschiedet habe. Mhm. Also ich bin mit 17 ausgezogen. Mit 17. Mhm. Weil ich dachte, wenn ich da wohnen bleibe, gehe ich mit unter. War deine Mutter dein ganzes Leben lang Alkoholikerin? Ja. Du hast nichts anderes erlebt. Du kannst dich deine Mutter nicht anders mehr erinnern. Ich kann mich an meine Mutter nur in betrunkenen Zustand oder teilweise bin ich nicht in die Wohnung gekommen, weil sie einen Schlüssel stecken gelassen hat im betrunkenen Zustand und es war einfach furchtbar. Wie hat deine Mutter dich behandelt? Schlecht. Schlecht. Also das sagst du mit ganz klarer Aussage. Ja. Sie hat dich schlecht behandelt. Hat sie dich geschlagen? Nein, sie hat mich nicht geschlagen, aber sie hat mich verachtet. Von klein auf. Ja. Was ja also schlimm. Sie wollte, also ich weiß auch, dass sie mich nie wollte. Bist du Einzelkind? Ja. Also ich habe jetzt noch einen Halbbruder, mein Vater hat nochmal neu geheiratet. Aber du hast keine Liebe von deiner Mutter erfahren? Nein. Nie. Niemals. warum geht es dir dann so sehr zu Herzen, dass sie sich das Leben genommen hat? Ja, weil sie sich eigentlich, weil sie mir nie die Möglichkeit gegeben hat, mich mit ihr auszusöhnen. Oder all das, was mal passiert ist, mal zu verarbeiten oder zu besprechen. Mhm. Du hast gerade am Anfang gesagt, du kommst mit deinem Leben nicht so klar. Und das liegt daran, dass deine Mutter sich das Leben genommen hat damals. Glaubst du, dass das der Hauptgrund ist, deine Probleme? Oder gibt es aktuell auch noch andere Dinge, die dich sehr bedrücken? Ja, also ich meine, eins kommt zum anderen. Also ich habe jahrelang dann die Mutter von meiner Mutter versorgt, also meine Großmutter. Mhm. Also gepflegt, bis sie jetzt im April in ein Pflegeheim gekommen ist, weil es einfach nicht mehr ging, sie alleine zu versorgen. Mhm. Was mich auch schwer getroffen hat, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich sie versorgen kann. Hast du denn mit dieser alten Dame einen guten Kontakt immer gehabt? Ja, ja. Aber jetzt seit 2-3 Monaten, seitdem sie in dem alten Pflegeheim ist, nicht mehr. Warum nicht? Weil mir dieses Ambiente in diesem Pflegeheim und ihren körperlichen und geistigen Verfall sehr, sehr, sehr beansprucht. Mhm. Also, ist sie nicht mehr ganz bei klarem Verstand, das nicht mehr? Nein. Mhm. Und dir geht es so zu Herzen, dorthin zu gehen und sie dort so vegetieren zu sehen? Ja, also das kostet mich so viel Kraft, dass ich das einfach nicht mehr kann. Mhm. Also wie gesagt, ich habe es jetzt auch 2-3 Monate schon nicht mehr gemacht. Warst du denn gar nicht bei ihr? Nein. Und du hast dich viele Jahre um sie gekümmert vorher? Ja. Mhm. Hast du mit ihr, als sie noch fitter war und auch klarer war, hast du viel mit ihr über deine Mutter gesprochen? Ja, auch. Ja, wir haben uns ja auch ausgesöhnt. Also sie hatte mir auch mal vorgeworfen, dass ich an ihrem Alkoholismus und so weiter nicht ganz unschuldig wäre oder dass ich das... Wer hat das vorgeworfen? Die Oma? Ja. Die Oma hat dir vorgeworfen, dass du nicht so ganz unschuldig wärst am Alkoholismus deiner Mutter? Ja, also dass ich nicht vorher Bescheid gesagt oder den Leuten geholfen oder das überhaupt mal angesprochen habe in der Familie, was nicht stimmt. Das ist ja völlig, völlig absurd. Wir reden über ein Kind, das du damals warst. Da gab es ja immerhin noch deinen Vater, der hat ja auch was machen können. Ja, mein Vater war ziemlich erfolgreich in seinem Job und hat sich eigentlich nur auf seinen Job konzentriert. Ach so. Mhm. Und war da außen vor. Mhm. Also auf die Frage gerade, warum du so sehr nach fast 20 Jahren deiner Mutter nachtrauerst oder dass sie sich das Leben genommen hat, hast du gesagt, weil sie dir nicht die Chance gegeben hat, sich auszusprechen. Ja. Sich auszusöhnen, so hast du es gerade gesagt, ne? Ja. Würde dir sehr viel daran liegen, dich mit deiner Mutter auszusöhnen? Ja, eigentlich schon. Hm. Also ein Abschiedsbrief hätte schon fast gereicht. Also nur ein paar Zeilen oder so, aber es war gar nichts. Aber dennoch. Sie ist einfach nur losgelaufen in ihren Badeschlappen und ist von der Brücke gesprungen. Dennoch, wie erklärst du dir, dass das über 20 Jahre anhält, zumal du keinen guten Kontakt zu deiner Mutter hattest? Tja, das verstehe ich auch nicht. Deine Oma hat dir absurderweise da irgendeinen Quatsch eingeredet oder dir ein Schuldgefühl vielleicht machen wollen. War noch nicht mal auch nicht nur die Oma, also sondern auch der Bruder von meiner Mutter, also mein Onkel, der da auch noch so ganz übel mit reingespielt hat. Der dir auch Schuld zugewiesen hat? Der ganz klar gesagt hat, du hättest ja mal was sagen können und so weiter. Sag mal, sind die Menschen bei Verstand, deine Oma oder auch der Opa, die werfen das nachträglich einem Kind vor? Du warst ein Kind. Ja. Die werfen einem Kind vor, hier, du hättest doch mal was sagen sollen? Wo waren die denn als Erwachsene, als Bruder, als Mutter, wo waren die denn? Die waren in ihren beruflichen Sachen eingebunden und bla, blub. Ja, ist ja egal. Aber was ist denn das für ein Unding, nachträglich einem Kind das vorzuwerfen? Kann es sein, dass diese Schuldzuweisungen, die rational gesehen völliger Blödsinn sind, aber dass die so eine Macht in dir haben, dass du auch von deiner Mutter nicht loslassen kannst? Ja, das kann sein, ja. Mhm. Hast du auf deine Mutter auch Wut? Ja, durchaus. Aber ich habe auch auf meinen Vater Wut, also das spielt auch noch in die spätere Geschichte jetzt mit rein. Also er hat sich, hat da kurz danach eine neue Frau kennengelernt. Ich habe jetzt einen Halbbruder und irgendwie bin ich in diese Familie wieder reingerutscht, obwohl ich überhaupt keinen Bock auf Familie habe. Gut, aber das ist doch legitim, dass dein Vater sich nochmal neu verliebt hat. Das ist doch okay, oder wirfst du ihm das vor? Nein, aber dass dann plötzlich noch ein neuer Bruder auftaucht und da ist eine ganze Menge im Argen, glaube ich, ne? Ja. Eigentlich könnte man sagen, okay, dann taucht halt ein neuer Bruder auf, muss ja keinen Kontakt zu dem haben. Oder man hätte sich ja freuen können, dass dann noch jemand Neues auftaucht. Also ich meine, ich komme gut mit ihm klar, aber es ist eigentlich nicht das, was ich gewollt habe. Was hast du denn gewollt? Alleine zu sein. Und das kannst du nicht bestimmen, indem du sagst, wie meinst du alleine, generell allein zu sein oder jetzt alleine? Wie meinst du das, alleine zu sein? Also generell, also ich habe kein Interesse großartig an Familie. Aber es zwingt dich doch keiner, diesen Kontakt zu pflegen. Tja, das sagt man so einfach. Mhm. Also, da sind ganz viele Zwänge und Gedanken, Druck, Schuldgefühle. Und die gehen weit in die Vergangenheit deines Lebens zurück. Ja. Mhm. Also, Norbert, das können wir natürlich, so ein großes Problem, natürlich hier in wenigen Minuten nicht lösen. Aber ich glaube ganz, ganz, ganz gewiss, wenn du nach 20 Jahren noch so sehr damit zu tun hast und auch mit der Familiensituation so wenig klarkommst, mit der neuen, dass ich dir ganz, ganz dringend eine Psychotherapie empfehle. Ja, also ich bin ja auch... Also einmal im Monat habe ich so eine Trauerbewältigungstherapie, also so ein Gespräch mit einer von der Caritas. Aber ich glaube, das reicht nicht. Nein, also nichts gegen diese Sache, aber wir reden von einem Trauerfall, der liegt 20 Jahre zurück und der ist komplex. Es geht ja nicht nur in Anführungszeichen um diesen Trauerfall, sondern um all das, was in der Vergangenheit damit auch verbunden ist, deine Beziehung zu der Mutter und die Anschuldigungen aus der Verwandtschaft. Ich glaube, da muss richtig professionell rangegangen werden. Und das würde ich dir auch dringend raten, damit du endlich mal zur Ruhe kommst. Ja, ich komme nämlich nicht zur Ruhe. Du bist 41 Jahre schon alt. Eigentlich ist jetzt die Zeit endlich da, dass du auch mal mehr in die Gegenwart und nach vorne gucken solltest, als nur immer nach hinten. Und im Moment, glaube ich, und die letzten 20 Jahre hast du nach hinten geschaut. Ja, und ich habe eigentlich auch keinen Blick nach vorne. Eben, das verstellt das ja auch. Mhm. So, jetzt bekommst du von uns eine Beratung, eine gute Beratung, welche Art von Therapie für dich gut wäre. Ja. Und zwar von meiner Psychologin, der Sabine. Und ich wünsche dir, dass du das bald angehst, damit du da Herr drüber wirst und all die Dinge aufarbeiten kannst, die da im Argen liegen. Ja. Lieber Norbert, du legst auf und wirst von Sabine, meiner Psychologin, angerufen. Gut. Und vielen Dank, Domian. Ich wünsche alles Gute. Ja. Tschüss. Schön, dass ich durchgekommen bin. Freue mich. Alles Gute. Jo. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. Das ist unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Morgen haben wir ein Thema. Und morgen heißt unser Thema ganz schlicht und einfach Sex. Ich möchte gerne mit euch über Sex reden. Über eure Vorlieben. Über eure extremen Erfahrungen, über eure Entdeckungen, eure Probleme und auch eure Wünsche in Sachen Sex. Also wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, wie immer, da sind die Leitungen geschaltet, oder während der Sendung oder gerne auch per Mail domian@wdr.de. Sex, das ist unser Thema morgen und darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Hier ist Sandy, Sandy ist 20, also Sandy. Guten Morgen, Domian. So viele S, Sandy ist 20. Ja. Dein Thema, Sandy, um was geht's? Meine kleine Schwester. Wie klein ist denn die Schwester? Wie alt ist die Schwester? 13. Ja, und was ist da los? Und die lebt bei meiner Mutter, also auch bei meinen 6 anderen Geschwistern. Mhm. Und die hat mich jetzt letzten Montag nochmal angerufen gehabt, weil es der gar nicht gut geht. Die wird da geschlagen und alles und sie versucht da raus und hat dann versucht, durch mich da rauszukommen, aber ich habe mit meiner Mutter keinen Kontakt. Wer schlägt sie denn, die Mutter oder der Vater? Ja, die Mutter. Die Mutter. Gibt es auch einen Vater in der Familie? Ja. Ja. Und das ist euer gemeinsamer Vater oder ist das so eine Mischfamilie? Nee, ist eine Mischfamilie. Also ich habe zwei richtige Geschwister davon, ja, und der Rest ist alles von anderen Vätern. Wie lange bist du jetzt aus dem Haus raus? Seit meinem 5. Lebensjahr. Ach so, seit deinem 5. Lebensjahr. Ja. Und wo bist du? Ich bin direkt mit meinem Papa mitgezogen, weil mein Papa und meine Mama sich da getrennt hatten. Und bist du bei deinem Vater aufgewachsen? Ja. Und diese Schwester, ist das deine Vollschwester, deine leibliche Schwester oder Halbschwester? Halbschwester. Ja. Ah ja. Also gemeinsame Mutter, verschiedene Väter. Genau. Mhm. Wie oft siehst du denn überhaupt die kleine Schwester? Gar nicht. Ich darf sie nicht sehen. Aber dann, habt ihr denn dann überhaupt eine Beziehung aufbauen können? Ich habe ein Jahr bei meiner Mama gewohnt und da habe ich sie dann sozusagen aufgezogen bis, ja. Also ich hatte eigentlich nur mit ihr zu tun, weil wenn ich weg musste, also mit meinen Freunden weggegangen bin oder so, sollte ich sie immer mitnehmen und alles. Und ach so, das klären wir mal. Ja. Du bist eigentlich bei dem Vater groß geworden, hast aber dennoch ein Jahr bei deiner Mutter in dieser Familie gewohnt. Genau, mir das anzugucken. Einfach nur so, um dir das anzugucken? Ja, also die Verhältnisse so und wollte dann doch zur Mama und bin dann doch wieder zum Papa zurückgegangen. Ah ja, wie alt warst du da, als du bei deiner Mutter gewohnt hast? 12. Ach so, da war die Schwester dann noch ganz klein. Ja, da war sie noch ganz klein. Und als du dann wieder weggegangen bist von deiner Mutter, ja, dann gab es keinen Kontakt zwischen dir und der kleinen Schwester? Ich bin in den Ferien mal darüber, ja, und sie wurde dann immer zu ihrem leiblichen Vater geschickt. Mhm. Also eine Weil meine Mutter denkt, dass ich von ihr einen Test machen will, dass mein Papa bewiesen wird, dass es nicht die richtige Tochter ist, die leibliche, weil meine Mama das abstreitet. Also sie sagt, die wäre von meinem Papa, aber... Also ganz komplizierte Familienverhältnisse bei euch. Ja. Ganz, ganz kompliziert. So, wie kommt es denn jetzt, dass du jetzt wieder in Kontakt warst mit der kleinen Schwester? Jetzt die letzten 2 Monate hat sie mich eigentlich jede Woche mal angerufen, hat gesagt, ja, bitte hol mich da raus, ich will hier weg und... Also, geschlagen und also für sie ist das schon so abgespeichert, da ist die Sandy, die ist meine große Schwester, die könnte mir helfen. Also und deshalb hat sie sich dann bei dir gemeldet. Ja, genau. Was hat sie denn so im Einzelnen erzählt? Wie wird sie geschlagen? Wie oft wird sie geschlagen? Warum? Ja, also sie war in der Schule beim Schulpsychologen da und da hat sie dann auch alles erzählt zu Hause, dass wenn sie... Weiß ich nicht, wenn sie einfach so rausgeht und nicht Bescheid sagt oder so, dass ihr dann hinterher Schuhe geworfen werden oder sie wird am Körper angepackt und ja, geht dann auch mit einem blauen Auge zur Schule und ja, das hat sie dann alles erzählt und der Psychologe hat das auch gesehen. Mhm. Daraufhin hat er dann direkt da angerufen, ja, und dann kam Kim nach Hause und wurde dann direkt wieder geschlagen. Mhm. Warum sie sowas erzählen würde und so und ja. Ja, dann das Jugendamt, da hat sie auch immer Kontakt mit und war auch schon da. Und ach so, sie hat die kleine Schwester Kontakt mit dem Jugendamt. Also sie hat es versucht, ja, und das Jugendamt kam dann auch dahin. Ja. Und meine Mutter hat ihnen dann alles erzählt, also dass alles okay ist. Und ja, dann sind die gegangen und da wurde dann direkt wieder geschlagen und ja. Also wenn das Jugendamt sogar schon eingeschaltet ist, das wäre natürlich jetzt meine erste Idee gewesen, dass man das Jugendamt aufmerksam macht. Ja, aber die machen ja nichts. Die waren jetzt ein einziges Mal da. Mhm. Aber deine Schwester hat sich einmal beim Jugendamt gemeldet und die waren einmal da. Kann man das so sagen? Ja, also bei dem Schulpsychologen. Und der hat dann das Jugendamt angerufen und haben sich dann da gemeldet und ja, in dem Zeitpunkt... Wie lange geht das denn schon so, dass sie geschlagen wird? Ich schätze mal über ein Jahr schon. Und das ist hauptsächlich die Mutter? Ja. Also ich habe auch schon andere Erlebnisse mit meiner anderen Schwester. Die wurde dann tagelang im Keller eingesperrt, weil sie keine Ahnung, Zimmer nicht aufgeräumt hat oder so, durfte auf der Toilette essen und ja. Also schlimme Zustände. Aber hallo. Aber hallo. Mhm. Also ich glaube, dass man da dann nochmal Alarm schlagen muss, dass die kleine Schwester nochmal zu dem Schulpsychologen gehen sollte. Oder dass du dich mit dem Jugendamt, du bist immerhin die Halbschwester, und sie hat einen Hilferuf an dich abgeschickt. Das muss man ja ernst nehmen. Ja. Dass man die nochmal aber massiv darauf hinweist, dass da was nicht stimmt und dass die Mutter das schön biegt. Ja. Was wäre denn der Wunsch deiner kleinen Schwester? Würde die gerne irgendwo in ein Heim oder ein betreutes Wohnen oder wo würde die gerne leben? Also sie hat gesagt, am liebsten würde sie zu ihrem Vater, aber da darf sie auch nicht hin, weil der Alkohol trinkt und in ihrem Beisein zwar nicht, aber er tut halt, und da hat sie gesagt, ja, die andere Alternative wäre halt zu mir. Ja, aber da bist du auch überfordert. Nö, eigentlich nicht. Ja? Also ich habe meinen eigenen Haushalt mit meinem Freund und... Ach so, das ginge. Passt alles, ja. Also zur Not ging das sogar. Ihr hättet auch Platz. Wo ja, auf jeden Fall. Ja. Was machst du beruflich? Hast du einen Job? Ja, ich bin Kurierfahrer. Ah, und dein Freund ist auch berufstätig? Ja, der ist Dachdecker. Ah ja, dann ist ja alles gut abgesichert. Ja. Ja. Also, da muss man jetzt mehr unternehmen. Wenn du das wirklich ernst nimmst, dass es deiner kleinen Schwester da sehr schlecht geht, und du kennst die Verhältnisse ja am besten, und wenn du dir wirklich Sorgen machst, dann muss man mehr trommeln, damit die zuständigen Behörden da wirklich wach werden. Da würde ich hier gerne auch noch ein paar Tipps vom Hintergrund her von meinen Kollegen geben, wie du da am besten vorgehen solltest. Ja, Sandy, dann machen wir das so, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Und dann unternimm du was. Werde du initiativ. Und wenn du sogar sagst, hier, ich bin eine erwachsene Frau, ich lebe in abgesicherten Verhältnissen, sie könnte zu uns kommen, wäre das doch eine tolle Sache für dich und natürlich auch für die kleine Schwester. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Sandy, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Ja, gut, okay. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es gleich mit Michael, der ist 31. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Jan. Hallo Michael. Hallo. Um was geht's? Ja, schön, dass ich durchkomme. Ja, ja, freue mich, dass du da bist. Es geht darum, dass ich improvisierte Lieder mache. Du machst improvisierte Lieder? Genau, also es heißt... Was ist das? Das ist eben das, was es ist, nämlich, dass ich auf ein Stichwort, also ich mache Shows oder Konzerte. Ja. Und in den Konzerten mache ich eben auf ein Stichwort hin, was ich mir vom Publikum geben lasse, dann ein Lied daraus auf der Bühne spontan. Ach, das ist so ein bisschen wie Schillerstraße. Genau, das ist so die Kategorie Improvisationstheater. Und bei mir halt speziell, also ich mache das auch mit Kollegen noch zusammen, auch mit dem Bereich Theater, aber bei mir speziell im Bereich Musik eben auch. Also ich singe dann eben diese improvisierte... Also das heißt, man sagt ja einfach ein Wort, einen Begriff. Genau. Und dann kannst du spontan anfangen zu singen. Ja, also das kann man auch, ich weiß nicht, ob du jetzt da Lust... Ich habe sehr große Lust darauf. Fällt nämlich gerade ein, was ich gerade gesagt habe. Wir haben morgen ein Thema. Ja, ne? Sex. Morgen heißt das Thema Sex. Michael, ja, dann leg mal los. Singen wir uns ein Lied über Sex. Ich habe mich schon an das Klavier gesetzt. Ja, ich höre es, ja. Gut. Abends komme ich nach Hause, habe keine Lust auf mich. Ich glaube, ich mache heute mal Pause, aber das wird heute nicht, denn die Frau wartet hinter der Tür mit Diversen für mich. Es ist meine Frau, es ist nicht meine Ex, und sie will nur eins, sie will nur Sex. Abend, Sex am Morgen, Sex für Kummer oder für Sorgen. Sie will für sich, sie will für mich, sie will für alle, sie will nur Sex. Das ist ja verrückt. Das hat, aber die Melodie hattest du da irgendwie schon. Nee, also das muss ich auch immer nach den Shows oft noch bestätigen, dass ich die nicht hatte. Also ich meine, klar, es gibt gewisse musikalische Gesetze, dass jetzt nach einer Tonika auch mal irgendwann eine Subdominante folgen sollte, ja, wenn ich das so sagen kann. Ja. Das ist klar, dass man irgendwie natürlich ein paar Muster hat. Ja. Aber es bringt nichts in dem Moment, sich irgendwas vorher zu überlegen. Weil wenn du dir vorher was überlegst, ist es einfach nicht spontan und dann ist es nicht dasselbe. Also wir haben das auch, also, oder ich probiere das halt auch aus, aber wenn du dir vorher was überlegst, dann wird es nicht gut. Kann man einfach so sagen. Und auch also wir haben natürlich nichts abgesprochen, überhaupt gar nichts. Nee, auch meine Redaktion wusste nicht, was ich jetzt gleich sagen würde für ein Thema. Somit ist dieser Text auch ganz spontan, sogar die Reime sind so entstanden, als hättest du in dem Moment. Ja, also es ist... Wie macht man denn das? Naja, wie macht man das? Also es ist, doof gesagt, ein Teil Talent. Klar, also wenn du irgendwie ein Talent für Sprache oder für muss man, Spiel, ja, glaube ich auch, hast, ja. Hast, ja. Aber es ist natürlich auch ein Teil Routine, dass man sich einfach dass man das einfach viel macht. Also wenn du oft spontan ein Gedicht oder ein Lied oder sowas textest, ja, irgendwann fallen dir halt schneller die Reime ein, als wenn du das noch nie gemacht hast. Ne? Das ist eben die Sache. Also ich vergleiche es wirklich mit der Schillerstraße und bin dann immer ganz hohen Respekt vor den Kollegen, wenn die so auf Zuruf, ja, auf einen Gag dann schnell hinarbeiten können, was sie vorher definitiv auch nicht gewusst haben, wie die Situation sich entwickelt. Also das ist auch das Wichtigste bei dieser ganzen, also ich meine, arbeite ja auch in diesem Bereich halt. Also ich mache, wie gesagt, meine Shows, die sind sehr musikalisch, ja, und arbeite aber auch mit Kollegen, wo wir auch genau solche Theater, also Improvisationstheater-Sachen machen, die wir dann eben auch gespielt machen. Ja. Und das Wichtige dabei ist einfach wirklich, sich immer drauf einlassen. Also das ist, du darfst zum Beispiel ein ganz großes Gesetz bei dieser Kunst ist nie Nein sagen. Okay, also, dann bitte ich dich jetzt auch nicht Nein, ja, zu sagen. Bitte noch eine Kostprobe. Ja. Wir hatten gerade das schöne Thema Sex. Ja. Dann haben wir jetzt das Thema Angela Merkel. Angela Merkel. Ja. Dann lege ich mal wieder mein Telefon auf das Klavier. Ja, gerne. Angela Merkel. Angela Merkel. Du hast mein im Gesicht die Laune nicht so gut. Doch du hast die Mütze auf, der Kapitän in Deutschland. Und damit steuerst du uns gut. Wenn auch der Mundwinkel sinkt, wenn das Lied traurig klingt, du bringst uns hoffentlich weiter durch die Probe. Man weiß es nicht genau, Angela, du bist im Grunde doch auch eine tolle Frau. Angela, Angela, Angela Merkel, schöner kann's vielleicht nicht sein. Ja, also erstaunlich, wirklich erstaunlich. Was wünschen, gibt es so Standardwünsche, dass du sagst, na, ich kann mir schon vorstellen, was die Leute sich heute wünschen oder was für Begriffe sie einem zuwerfen? Ja, also es gibt, witzigerweise kann man eigentlich fast schon eine Studie drüber machen. Wenn man fragt, sagt man mal einen Haushaltsgegenstand irgendwie, dann kommt immer Hammer als erstes. Ach. Also das ist so, also ich mache das schon einige Zeit oder wir machen das einige Zeit schon. Ja. Und also Hammer ist echt immer das Erste und dann Küchengerät ist es dann Mixer oft oder sagst was? Du denn, also ihr dürft jetzt ein Werkzeug oder genau. Ist es ganz offen, sagst du dem Publikum, ihr könnt alles wünschen, was ihr wollt? Ja, also man muss schon natürlich gucken, dass man irgendwas, wenn ich sage, ich möchte irgendeinen Haushaltsgegenstand haben zum Beispiel und dann kommt eben Hammer, dann sage ich mittlerweile dann auch schon mal, okay, kommt wirklich mal als erstes, sag mal was anderes. Also nicht, weil ich es nicht kann, aber weil es dann einfach auch für mich natürlich immer eine Herausforderung ist in dem Moment. Also das ist ja auch wichtig. Aber ich habe ja jetzt, da wusstest du ja gar keinen Bereich, ich habe einfach mal jetzt so zwei Begriffe genannt. Ja. Ist das dann noch schwieriger, als wenn du vorher schon die Kategorien so ungefähr benennst? Nee, eigentlich leichter, möchte ich jetzt fast sagen, weil, was ich vorhin meinte, wenn du was vorbereitest, dann ist es einfach nicht so spontan. Also man kann es immer auch schwer erklären. Man muss ja, also ganz wichtiges Stichwort ist eigentlich Mut zum Scheitern auf der Bühne, was eigentlich ein Gegensatz ist. Aber man geht auf die Bühne mit dem Bewusstsein, es kann auch total in die Hose gehen. Gab es mal einen Begriff, wo du völlig baden mitgegangen bist? Also ein Begriff nicht, aber ein Lied, was ich dann gemacht habe, das fand ich dann halt nicht so gelungen. Das kommt halt schon mal vor. Also das ist aber, und damit musst du auch rausgehen. Also. Was war denn der ungewöhnlichste Begriff, den das Publikum dir zugerufen hat? Stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch gerade, muss ich sagen. Ja, vielleicht warst du noch gar nicht. Nee, es sind so, weil ich halt auch so viel mache. Also werden denn Politikernamen auch gewünscht? Es kommt mal vor, ja. Also war ich ganz originell heute mit der Angela Merkel. Also absolut. Wichtig ist halt einfach, dass man eine Geschichte dazu erzählt. Also das ist, wenn du sowas machst, ist es einfach wichtig, nicht nur, dass du sagst Angela Merkel und das irgendwie dreimal noch singst, ist sondern klar, ja. eine Story dazu. Und dann kann, deswegen, das kann halt sein, was es will. Also es sollte was sein, was man irgendwie kennt im Normalfall und dann funktioniert das auch. Und wie gesagt, dieser Mut zum Scheitern ist eigentlich immer das beste Rezept bei der ganzen Geschichte. Wie lange machst du das schon, Michael? Also ich mache das jetzt, oder beziehungsweise ich mit meinen Kollegen machen das jetzt so seit 12 Jahren mittlerweile. Ach, so lange schon. Und ihr tingelt durch die Städte in kleinen Theatern, Kleinkunst? Genau. Ah, ja. Also wenn ich auch ganz kurz eine kleine Werbung anbringe. Sehr gerne, das mache ich gerne. Freischaffender Künstler, also ich sag einfach mal, unsere Homepage ist www.improshow.de, also Improshow in einem Wort. Und ja, wir treten auf, auch ganz schöne Bühnen haben wir, also die Bühnenmäuse in Berlin oder auch mal im Quatschclub, da sind wir auch mittlerweile mal gelandet, also im Live-Theater, nicht im Fernsehen. Aber wann ist denn der nächste Auftritt und wo? Der nächste Auftritt ist in Hannover, und zwar in der Marlene, also die Hannoveraner werden das kennen, Marlene, Kleinkunstbühne, Marlene Hannover, am 15., also am Donnerstag um 20 Uhr eine Impro-Show mit Kollegen zusammen. Und ich persönlich habe noch ein Konzert eben am 4. November, auch in der Marlene, also 4. November, mein Soloprogramm. Ja. Und da lade ich natürlich auch alle in Hannover und um Hannover und auch meinetwegen aus Köln. Jetzt lese ich hier gerade auf meinem Bildschirm, meine Kollegen haben großen Spaß an dir. Ja. Und die wünschen sich noch eine kleine Passage. Ja, natürlich. Ist doch kein Problem. Und zwar, auch mein Akku hält noch, also das wäre jetzt das Schlimmste. Also eine ganz kleine kurze Kostprobe noch zu dem Stichwort, passend zu unserer Sendung, weißer Hirsch. Weißer Hirsch, gut. Wenn ich weg bin, ist der Akku leer. Der ganz fragend. Okay. Im Wald gehe ich spazieren, bin auf der Suche nach Fleisch. Das Fleisch, das ist mein Liebstes, was ich selten erreiche. Das Fleisch muss nicht braun sein, nicht rosa oder rot. Ich wünsche dem weißen Hirsch alles, nur nicht den Tod. Den weißen Hirsch kann ich niemals schießen. Den kann ich nur im Fernsehen genießen. Ich esse lieber Schwein, das schmeckt auch sehr fein. Doch der weiße Hirsch kommt in meine Pfanne nicht rein. Super, Michael. Also wirklich große, große Gratulation. Finde ich ganz toll. Und ich gucke mir mal eure Homepage an. Und wenn ihr hier in der Gegend seid, da komme ich mal zu euch. Das finde ich wirklich toll. Absolut. Also lass mir gerne irgendwie was zukommen. Wirst du gerne eingeladen. Wir sind auch öfter in Bonn, sind wir im nächsten Jahr. Gut, das ist ja um die Ecke. Ja, genau. Und ja, also, lass mir was zukommen. Ich lade dich gerne ein. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du angerufen hast und vielen Dank für die Darbietungen und viel Erfolg dir und deinen Kollegen bei eurer Arbeit. Gebe ich zurück für eure Sendung. Dankeschön. Dank, tschüss, Michael. Ciao. Guten Abend, ciao. So, ihr Lieben, Ann-Christine, 20 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ann-Christine, um was geht's? Ja, ist eine lange Geschichte. Ich mach's mal ganz kurz. Es geht darum, dass ich mich von meinem Freund getrennt habe, mit dem zusammengewohnt habe, jetzt wieder bei meiner Mutter eingezogen bin. Meine Mutter hat seit Jahren schon ein Alkoholproblem, was sie aber selber nicht sieht und auch nicht einsieht. Mhm. Lebt mit meinem Stiefvater zusammen, also sie sind auch verheiratet und mein Stiefvater wird halt auch gewalttätig. Glücklicherweise. Dir gegenüber oder der Mutter? Nein, meiner Mutter gegenüber. Ja. Und das war halt ganz extrem früher, also mit, weiß ich nicht, gebrochenen Rippen und blauen Augen und alles. Das ist jetzt, ist weniger geworden, sag ich mal. Jetzt bin ich wieder da, jetzt ist vor 3 Wochen wohl wieder was passiert, wo auch die Polizei da war. Mhm. Und es ist halt so, sobald der Alkohol auf dem Tisch steht, habe ich tierische Angst zu Hause. Kann mit der Situation nicht umgehen und möchte am liebsten flüchten. Die Mutter ist Alkoholikerin und der Stiefvater auch? Also die saufen beide. So sehen, ja. Also meine Mutter ist die tollste Mutter auf Erden, wenn sie nicht trinkt. Also sie trinkt halt auch nicht jeden Abend, aber halt schon jeden zweiten, jeden dritten. Wie lange hat sie das Problem schon? Seitdem ich denken kann. Seitdem du denkst, gerade hatten wir schon mal so eine lange. Ja, hat sie denn schon mal oder einige Male Versuche unternommen, davon loszukommen? Nein. Meine Mutter sieht, glaube ich, aber auch nicht ein, dass es ein Problem ist. Ach so, sie sieht sich selbst gar nicht als Alkoholikerin. Nein. Aber für dich ist es völlig klar, sie ist eine. Ja. Ich habe jetzt zum Glück eine neue Wohnung, aber ich habe halt auch die Sorge, wenn ich da rausgehe, dass dann vielleicht irgendwann mal was passiert, wo ich dann vielleicht nicht helfen kann. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 51. Wie lange ist sie mit diesem Mann, mit deinem Stiefvater zusammen schon? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Und hatte vorher einen anderen Freund und da war es ähnlich. Und ich bin quasi so groß geworden, dass ich das so kenne mit Gewalt und Alkohol. Ja. Und für mich war das auch, ich sag mal, bis zum 11. Lebensjahr normal. Bis ich dann gesehen habe, dass es in anderen Familien anders ist. Weißt du, Ann-Christine, ich finde das sehr rührig und sehr nett, dass du dich um deine Mutter so kümmerst und du Angst um deine Mutter hast, wenn du nicht da bist. Aber deine Mutter ist für ihr eigenes Leben verantwortlich. Und wenn sie als 51-jährige Frau, und du sagst, sie ist sonst, du sagst, es ist eine tolle Mutter. Daraus höre ich, dass sie auch eine tolle Frau sonst ist, wenn sie nicht besoffen ist. So, wenn sie nach so langer Zeit, du sagst, solange du denkst, hat sie ein Alkoholproblem, noch nicht auf den Trichter gekommen ist, dass sie ein Problem hat und dass sie selbst noch keine Initiative unternommen hat, davon loszukommen, dann ist es ihre Schuld. Und dann wirst du es auch nicht schaffen, wenn sie es 20 Jahre nicht geschafft hat, wirst du es nicht schaffen, sie da rauszuholen. Ja, das Traurige ist halt auch, dass meine Mutter, wenn sie getrunken hat, halt immer Gespräche sucht. Meist Gespräche, um meinen Stiefvater zu provozieren. Dann entstehen immer wieder so Situationen, dass sie mit mir reden möchte und dann sage ich halt, dass ich jetzt gerade nicht mit ihr reden möchte. Und sie weiß auch, dass ich es nicht mag, wenn sie getrunken hat. Und ich studiere halt soziale Arbeit und dann kommt dann von ihr immer das, dass ich das ja gar nicht studieren sollte und dass ich das alles gar nicht kann. Und aber wenn, halt du, dann, wenn du Sozialarbeit oder Sozialarbeit studierst, dann weißt du ja wahrscheinlich auch, wie man mit Alkoholikern umgehen muss. Ja. Nämlich indem man Grenzen zieht. Ja, ist halt schwierig bei der eigenen Mutter. Natürlich, völlig. Wenn du mit ihr im nüchternen Zustand sprichst, sprichst du dann dieses Problem an, legst du es auf den Tisch und sagst du bist Alkoholikerin, du musst was tun? Ja, sage ich. Aber eigentlich ist es bei ihr so, dass sie es komplett abwendet alles. Also es ist auch immer so, dass am nächsten Tag alles wieder super ist. Und Also immer dasselbe, immer das gleiche Ritual, immer dasselbe. Ja. Und ich überlege jetzt halt nicht, mich ganz von meiner Mutter abzuwenden, wenn ich ausgezogen bin. Finde ich per se erstmal keine schlechte Idee in diesem Fall. Vielleicht in der Hoffnung. Liegt ihr sehr viel an dir? Ja. Vielleicht rüttelt sie das auf. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, sie aufzurütteln. Wenn Worte erreichen sie nicht. Ja, richtig. Da redest du gegen Wände. Es ist halt auch schwierig, sich von der eigenen Mutter abzuwenden. Ja, aber das vielleicht ist halt auch das Problem. Ja, aber wenn du es vielleicht mit dem Hintergedanken tust, dass du das nur machst, um ihr zu helfen, mit der großen Hoffnung, dass sie vielleicht in einer gewissen Zeit es geschafft hat, davon loszukommen und ihr dann wirklich ein gutes Verhältnis habt. Ich glaube, dann kann man das eher schaffen. Aber soll ich mich von ihr abwenden und ihr sagen, warum ich mich von ihr abwende? Natürlich. Natürlich, das ist ja der Sinn des Ganzen. Genau das musst du sagen. Genau das musst du sagen. Und dann musst du aber auch konsequent sein. Ja. Dann musst du konsequent sein, sonst bringt das nichts. Ja, das stimmt. Ja, und sie muss das auch kapieren, dass es dir ganz ernst gemeint ist. Dass du sagst, du willst erst wieder mit ihr zu tun haben, wenn sie einen Entzug gemacht hat. Ja, dann muss ich lernen, jetzt konsequent zu sein und das durchzuhalten. Ja, ich glaube, in der Hoffnung, dass sie daraus lernt. Ja. Mit der fernen Hoffnung oder gar nicht so fernen Hoffnung, dass dass sie es dann schafft und ihr dann einen wirklich ordentlichen Kontakt haben könnt. Mhm. Ja. An Christine, die Sendung ist gleich rum. Aber ich glaube, wir haben das Wichtigste besprochen, ne? Ja, vielen Dank. Alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke, tschüss. Gleichfalls. Dankeschön, tschüss. So, Freunde, in der Technik heute Nacht Patricia Unger und morgen nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema ganz einfach Sex. Ich möchte mit euch über das Thema Sex reden, über eure Vorlieben, extremen Erfahrungen, eure Entdeckungen, eure Probleme, eure Wünsche, eure heimlichen Wünsche in Sachen Sex. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ihr könnt immer mailen, domian@wdr.de oder morgen während der Sendung anrufen. Um 1 sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss.